Wenden wir uns jetzt der Tätigkeit einzelner jesuitischer Fürstenbeichtväter zu. Auch hier müssen Ausschnitte genügen. Der Beichtvater Kaiser Rudolfs II., der Jesuit Maggio, suchte durch eine Denkschrift und durch mündliche Vorstellungen den Kaiser zu veranlassen, mit äußerster Strenge gegen die Protestanten einzuschreiten. Das darin bei den damaligen Zeitverhältnissen, kurz vor Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, eine starke und bestimmende Einmischung in die Politik liegt, ist offensichtlich. Der Jesuit Dur, die Jesuiten an den deutschen Fürstenhöfen des 16. Jahrhunderts, Seite 18 und folgende, der die ihm aus den Geheimarchiven des Ordens zur Verfügung stehenden handschriftlichen Aufzeichnungen Maggios, Denkschriften an den Kaiser und so weiter, wohlweislich nicht mitteilt, findet natürlich im Verhalten seines Ordensbruders nichts Politisches, ebenso wenig wie auch Maggio selbst, der die Naivität hat, in einem Schreiben vom März 1571 an den Ordensgeneral Borgia eindringlich zu warnen vor Einmischung in Politik. Man sieht, das Doppelgesicht und wohl auch das Doppelgewissen, die der jesuitische Fürstenbeichtvater gemäß der Instruktionen des Ordensgenerals Acquaviva wenige Jahre später offiziell erhielt, fing an, sich in seinen Hauptzügen schon damals zu zeigen. Nur wenige Monate später tritt die Doppelseitigkeit schon deutlich hervor in einem Berichte des Jesuiten Emmerich Forsler nach Rom vom 21. Mai 1571. Mit unserem Pater Stefan Riemel verkehrt der Erzherzog Karl, Statthalter in Graz, Sohn des Königs Ferdinand, ganz vertraulich. In den wichtigsten Anliegen bittet und empfängt er Rat von ihm. Er hält so große Stücke auf ihn, dass er ihn zu der öffentlichen Beratung, wo mit den Landständen über die Religion zu verhandeln wäre, zuziehen wollte. Dies habe ich aber verboten, er solle nur privatim in kluger und diskreter Weise nach Möglichkeit helfen. Bei Dur, Gesellschaft Jesu am angegebenen Ort, Seite 25. Dudik, am angegebenen Ort, Seite 243 und folgende, weist nach, dass der Beichtvater des Kaisers Ferdinand II., der Jesuit Lamormaini, Urheber des Restitutionsediktes vom 6. März 1629 gewesen ist. Noch interessanter ist sein Nachweis, dass die Wahl des Sohnes Ferdinands II. Zum Könige am 7. August 1636 in Regensburg auf den Jesuiten Lamormaini zurückgeht. Der Senat von Hamburg wollte die Verdienste des Jesuiten in dieser doch wohl zweifellos politischen Angelegenheit durch ein Geschenk von 1.000 Talern belohnen. Lamormaini lehnte klug für seine Person ab, bestimmte aber den Senat, die Summe dem heimlich in Hamburg wirkenden Jesuiten Heinrich Schachtin zuzuwenden. Auch am Schicksale Wallensteins war Lamormaini als Hauptberater des Kaisers wesentlich beteiligt. Unter dem Vorsitze des Kaisers fand am 24. Januar 1634 im Hause des Fürsten von Eggenberg ein geheimer Rat statt, der über das Schicksal des Friedländers entschied. Da der Jesuit Lamormaini nicht zugegen sein konnte, sandte der Kaiser den Bischof Anton Wolfrat zu ihm, um ihn von den Beschlüssen zu verständigen und sein Urteil einzuholen. Der Wiener Bischof, schreibt der Kaiser dem Jesuiten, wird euer Hochwürden eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit, die Beschlüsse über Wallenstein mitteilen, und zwar unter dem strengsten Siegel des Gewissens oder der Beichte. Siehe Dudik am angegebenen Ort, Seite 244. Damit stimmt überein, was Gindelli vom Kollegialtage von Regensburg im Juli-August 1630, auf dem über die erste Absetzung Wallensteins verhandelt wurde, berichtet. Es kam nur noch auf die Meinung zweier Personen an. Die Kurfürsten hatten sich schon gegen Wallenstein entschieden, auf die der Kaiser Ferdinand II. Das meiste Gewicht legte und die sich bei ihm fast des höheren Ansehens erfreuten als Eggenberg, wir meinen die Kaiserin und den Jesuiten Lamormain. Lamormain warf das ganze Gewicht seines Ansehens gegen Wallenstein in die Waagschale. Es unterliegt keinem Zweifel, dass er das nicht aus eigenem Antriebe tat, sondern über Auftrag des Jesuitengenerals, der wieder nur einer Weisung des Papstes folgte. Im spanischen Kabinett war man der Meinung, dass der Beichtvater allein den Ausschlag gegeben habe und dass ohne ihn der Kaiser seinen Feldherrn gehalten hätte. Als Lamormain 3 Jahre später, und zwar einige Monate vor dem Morde in Eger, vor den Anschlägen Wallsteins warnte und den damaligen spanischen Gesandten in Wien, den Marquess von Castañeda, ersuchte, den Kaiser auf die ihm drohende Gefahr aufmerksam zu machen, verbot Philipp IV. Seinem Gesandten jede Einmischung. Lamormain, hieß es in der Zuschrift des spanischen Königs in Castañeda, ist die Ursache der gegenwärtigen gefährlichen Lage. Er hat die Entlassung des Herzogs von Mecklenburg, also Wallenstein, angeraten und herbeigeführt. Und wenn er wieder mit euch spricht, so habt ihr ihm zu sagen, dass er an allem Übel die Schuld trägt. Siehe Gindeli, Wallstein während seines ersten Generalats, Leipzig 1886, Band 2, Seite 291 und folgende. Für den Brief des spanischen Königs zitiert Gindeli Archiv von Simon Cass, Philipp IV. An Castañeda, datiert 19. September 1633.